Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und dort sieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen und gehen. Ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz. Sag es laut in allen Landen, hier ist gestillt der Schmerz. Es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah, in des Gottes Lammes Wort.